klar. Sehr gut sogar. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich von Wolke 7 fall. Und wird die Landung noch so hart, und danach bin ich doppelt stark. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es so weh tut überall. Und muss ich durch die Hölle gehen, auch das werde ich überstehen. Wenn du nichts mehr willst von mir, dann lass es doch. Ich überstehe. Es ist ja nicht das.